Durch das halbe Traum streif ich im Sonnenschein. Hier allein kann die Welt so wunderschön sein. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwehr in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenskraft. In meinem Sommerwunderland. Der Wind fängt an, leise einzuflüstern. Die Melodie lässt all meine Sorgen verglühen. Im goldenen Licht tauchen Träume aus dem Meer. Sie sind so nah, ich kann sie fast schon berühren. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwehr in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenskraft. Oh la la, in meinem Sommerwunderland. Von der Liebe eingehüllt. Der Wind fängt an, leise einzuflüstern. Die Melodie lässt all meine Sorgen verglühen. Im goldenen Licht tauchen Träume aus dem Meer. Durch das Heidekraut streif ich im Sonnenschein. Hier allein kann die Welt so wunderschön sein, so wunderschön sein. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwerk in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenskraft. Oh, wunderschön sein. Der Himmel strahlt wie ein Feuerwerk in der Nacht. Mit jedem Schritt spüre ich pure Lebenskraft. Ich bin so nah.